Was eine Aufregung. Nachdem Justus, Peter und Bob sich mit dem Anwesen von Onkel Harry vertraut gemacht und die Haushälterin Magdalena ihnen ein großes Steak serviert hatte, fielen die drei Fragezeichen todmüde ins Bett. Da weder René noch Marcel im Telefonbuch verzeichnet waren,